Komm und pack die Badehose ein. Die Segel sind gesetzt. Ich zeige dir eine Nacht, wo nur die Sonne scheint und nur wir zwei die Hauptrolle spielen. Komm und wirf den Ärger über Bord. Lass dich von mir entführen. Der Alltag war doch sowieso nur einerlei und Sorgen können uns nicht mehr berühren. Zusammen sind wir die perfekte Harmonie für diesen Sonnenscheintag. Wir segeln um die Welt, wohin es uns gefällt, und bleiben da. Das Schiff wog langsam übers weite Meer. Die Zeit scheint still zu stehen. Möwen kreisen über unserem Horizont und zeigen uns, davon ist unser Ziel. Genieß mit mir die traute Zweisamkeit. Der Wind streichelt uns sanft. Wir sind so unbeschreiblich jung und wild und frei. Doch leider endet alles hier im Schaum. Zusammen sind wir die perfekte Harmonie für diesen Sonnenscheintag. Wir segeln um die Welt, wohin es uns gefällt, und bleiben da. Zusammen sind wir die perfekte Harmonie für diesen Sonnenscheintag. Wir segeln um die Welt, wohin es uns gefällt, und bleiben da. Perfekte Harmonie für diesen Sonnenscheintag. Wir segeln um die Welt, wohin es uns gefällt, und bleiben da. Zusammen sind wir die perfekte Harmonie.